بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في بقيمة النام الله استسكناد فرن سكنيدين الله زيق من حال بمحات شكايت من البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wir sind im ersten Band von Sunan Abi Dawud auf der Seite 411 angekommen im Kapitel 144 und im Hadith 855. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala sagt, das Gebet desjenigen, der seinen Körper in der Verbeugung und der Niederwerfung nicht zur Ruhe bringt. In diesem Kapitel wird Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala über eine Eigenschaft des Gebets des Propheten sallallahu alaihi wasallam sprechen, die man auf Arabisch Tuma'nina nennt. Tuma'nina bedeutet die Ruhe und gemeint ist, dass man zur Ruhe kommt. Und die Gelehrten rahimahullah ta'ala sind unterschiedlicher Meinung darüber, welchen Stellenwert das die sogenannte Tuma'nina im Salah einnimmt, sodass manche von ihnen sogar gesagt haben, dass sie ein Rücken des Gebetes ist, also ein Bestandteil des Gebetes, ohne den ein Gebet nicht vorstellbar ist. Ähnlich wie der Qiyam, der Rukur und der Sujud. Und deswegen wollen wir uns anschauen, welche Hadith es diesbezüglich gibt und wie die Ulama, die das als Rukun bezeichnet haben, darauf gekommen sind. Im Hadith 855 sagt er, rahimahullah ta'ala, Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gebet von jemandem, der in der Verbeugung und in der Niederwerfung nicht zur Ruhe kommt, ist nicht ausreichend. Der arabische Begriff La Tujzi'u weist sehr deutlich darauf hin, dass es hier nicht um die Vollkommenheit geht, die er ausschließt, sondern die Gültigkeit. La Tujzi'u. Und dieser Hadith ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es eben kein Wajib-Teil des Salah ist. Also schon gar nicht ein Sunnah-Teil und aber auch kein Wajib-Teil. Denn ein Gebet ohne eine Wajib-Handlung ist vorstellbar, wie zum Beispiel jemand, der ein Wajib-Teil vergessen hat. Oder er macht einen bestimmten Fehler hinter einem Imam, dann entfällt es in manchen Situationen. Aber jemand, der ein Rukur weglässt, egal in welcher Situation, egal ob er das jetzt absichtlich gemacht hat oder ob er diesen Rukur vergessen hat oder ob er den Rukur hinter dem Imam vergessen hat mitzumachen, egal wie man sich das vorstellt, man wird ihm immer sagen, diese Rak'a, die du verrichtet hast, in der der Rukur nicht vorkam, ist ungültig, bis du diesen Rukur gemacht hast, bis du die Verbeugung gemacht hast. Tamam? Und auch wenn er es vergessen hat, und erst recht, wenn er es absichtlich weggelassen hat. Und daraufhin weist eben diese Überlieferung deutlich hin. Und wir werden jetzt auch noch ein paar andere dazu sehen. Und zwar jetzt kommen wir zu dem berühmten Hadith Al-Musi'i Salatihi. Das ist dieser Hadith desjenigen Mannes, der, so heißt es wortwörtlich, der nicht ordentlich gebetet hat. Der Hadith des Mannes, der nicht ordentlich gebetet hat. Und dieser Hadith ist in As-Sahihain. Und hier ist die Überlieferung von Abu Dawud, rahimahullah, sagte, Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, einmal die Moschee betrat. Dann trat ein Mann ein, betete und grüßte daraufhin den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Er erwiderte den Gruß und sagte zu ihm, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Der Mann kehrte zurück, betete noch einmal, genauso wie er vorher gebetet hatte. Dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und grüßte ihn. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, der Friede sei auch mit dir. Dann sprach er, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Dies machte er dreimal. Dann sagte der Mann, bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich kann es nicht anders als so, deshalb bring es mir bei. Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann sprich den Takbir und dann lies so viel du möchtest vom Koran. Dann verbeuge dich, bis du in der Verbeugung zur Ruhe kommst. Hiernach erhebe dich, bis du aufrecht stehst. Dann wirf dich nieder, bis du in der Niederwerfung zur Ruhe kommst. Hiernach setz dich hin, bis du im Sitzen zur Ruhe kommst. Dies machst du dann so in deinem ganzen Gebet. In einer anderen Version heißt es, wenn du dies dann gemacht hast, ist dein Gebet vollendet. Und was du davon auslässt, so hast du es von deinem Gebet ausgelassen. Dann heißt es auch, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, dann vollziehe den Wudu ausführlich. Darin heißt es auch, wenn du dich zum Gebet aufstellen willst, dann vollziehe den Wudu ausführlich. Das ist der berühmte Hadith al-Musi'i Salatahu. Dieser Hadith, in dem der Prophet ﷺ einem Jahil das Beten beigebracht hat. Und diese Eigenschaft, dass er eben Jahil war, also unwissend war, dieser Thematik, ist wichtig, weil kein Wissen hat, bei dem fängt man mit dem Nötigsten an. Und deswegen ist dieser Hadith ein Grundbaustein oder eine Grundlage für die Thematik, was ist im Salah ein Rukn. Weil wir wissen, im Salah gibt es bei allen Ulama drei verschiedene Arten von Aussagen und Taten. Entweder sie sind Rukn oder Wajib oder Sunnah. Diese drei Stufen gibt es. Und dieser Hadith ist eben, weil er sich nicht auskannte, dieser Mann, und der Prophet ﷺ so gravierende Mängel festgestellt hat, dass das Gebet ungültig ist, also beginnt er mit dem Notwendigen. Der Mann betrat die Moschee und betete seine zwei Rak'a, die sogenannten Tahiyyat al-Masjid, und dann begrüßte er den Propheten ﷺ. Wer das verinnerlicht, stellt eine seltsame Angelegenheit fest. Und zwar, wenn man in eine Sitzung kommt und in dieser Sitzung ist eine angesehene Persönlichkeit, ob das ein Gelehrter ist oder dein Vater ist oder wer auch immer, dann normalerweise das Erste, was man macht, man geht schnurstracks zu demjenigen in diesem Raum, der das Erstanrecht hat auf die Begrüßung. Deswegen, wenn du zu einem Adab gehört, in einen Raum reingehst und dort sitzen viele Leute, wie zum Beispiel bei einer Einladung, dass du dann zum Beispiel mit deinem Vater beginnst. Oder mit dem Sheikh, wenn er dort ein Gelehrter ist, beginnst. Oder mit dem Ältesten beginnst. Und nicht einfach von rechts oder von links beginnen, sondern du beginnst bei der angesehensten Person. Und jetzt kommst du in die Moschee und da sitzt ein Gelehrter, nicht nur ein Gelehrter, sondern ein älterer Mann. Nicht nur ein älterer Mann und Gelehrter, sondern ein Prophet der Prophet. Nicht ein Nabi, sondern ein Rasul. Und er ist Khatam al-Nabiyyin, alayhi salatu wassalam. Der Mann, das Erste, was er gemacht hat, er betet trotzdem Tahiyyat al-Masjid. Und als Zweites begrüßt er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn er das mit dem Propheten so gemacht hat, alaihi wasallam, und er diese Sache akzeptiert hat, angenommen hat, ihn nicht darauf angesprochen, im Gegenteil, diese Billigung bedeutet, es war richtig, was er gemacht hat, dann sollte man das erst recht mit allen anderen Menschen machen, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Weisheit dahinter ist offensichtlich. Du gehst in das Haus Allahs. Du bist Gastgeber bei Allah Azza wa Jalla. Also hat Allah Tabarak Ta'ala das Erstanrecht auf diesen Gruß. Und deswegen nennt man dieses Salah auch das Begrüßungsgebet. Tahiyyatu al-Masjid. Das Tahiyya ist auf Arabisch das Begrüßen. Okay? Das Tahiyya bedeutet Begrüßen. Und Tahiyyatu al-Masjid, das heißt Tahiyya der Moschee, heißt es deswegen, weil bei diesen in Deutsch würde man sagen Genitivkonstruktionen, das weist auf den Ort hin, beziehungsweise auf den Grund hin, warum ich das Gebet verrichtet habe, weil ich die Moschee betreten habe. Okay? Das ist die Geschichte. Es gibt ein anderes Beispiel. Vielleicht habt ihr mal gehört, Salatu al-Dhuhr. Salatu al-Dhuhr, sagt man auf Arabisch. Das Gebet des Mittags. Diese Genitivkonstruktion, auf Arabisch sagt man natürlich Mudaf ili, aber das ist ja jetzt auch grob gesprungen. Ja. Diese Konstruktion weist auf etwas hin. Auf was in diesem Zusammenhang? Im ersten war es, weil man die Moschee betreten hat, betet man dieses Gebet. Das ist der Sabab, das ist der Grund. Aber Salat al-Dhuhr weist jetzt darauf hin, auf die Uhrzeit, zu dem das Gebet verrichtet wird. Wie Salat al-Duha. Das heißt, Duha geht, weil es zur Duha-Zeit verrichtet wird. Und so ist es bei vielen Gebeten. Aber Salat al-Istikhara macht man bei einer Entscheidungssuchung. Man bittet Allah, dass die Entscheidung gemacht hat. Das heißt, hier macht man das aufgrund der Entscheidungssuchung auf das Gebet. Ja? Das hat dann mit der Zeit nichts zu tun. Das hat was mit der Begebenheit zu tun. Okay? Das heißt, immer das Salah wird einer bestimmten Sache zugeschrieben, die auf die Ursache hinweist. Al-Duha, das Wudu, Salat al-Wudu, wenn man das so nennen möchte. Ja? Weil ich Wudu gemacht habe, bete ich 2 Raka. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn. Entscheidend ist, dass der Mann hier diese 2 Sunna-Gebete, die 2 Raka-Sunna gebetet hat, weil er die Moschee betreten hat. Und diese Sache, hat Vorrang gegenüber dem, dass man die Anwesenden der Leute begrüßt. Und wenn jemand sagt, ja, aber das ist ja respektlos, wenn ich die anderen Leute nicht begrüße, und so, dann soll man ihm sagen, Allah hat mehr Respekt verdient als du. Und das zeigst du auch, weil du machst ja Tahiyat al-Masjid, und dann kannst du ja die Leute begrüßen, ist ja kein Problem. Wenn du jemanden magst, gern hast und so. Aber lass deine Verherrlichung für Allah ta'ala die größere sein. Das heißt nicht, dass du eine Sünde begehst, wenn du jetzt reinkommst und jemand anderes erst begrüßen würdest, aber es weist auf einen Mangel hin. Weil du kommst in das Haus Allahs. Und deswegen, auch wenn du zu Gast gehst zu jemandem, wen willst du zuerst begrüßen, außer dem Gastgeber? Der Gastgeber ist der Engel. Okay? Und ähnlich verhält es sich in der Moschee, Wallahu tabaraka ta'ala, a'lam. Auf jeden Fall, der Prophet a.s. erwiderte seinen Gruß gemäß der Sunna, aber er sagte ihm, kehre zurück und bete noch einmal, denn du hast nicht gebetet. Und wie die Gelehrten sagen, der Prophet a.s., wenn er wollte, hätte den Mann direkt darauf hinweisen können, was er falsch gemacht hat, aber man lernt es viel besser, wenn man sich selbst auch Mühe gibt, versucht herauszufinden, was habe ich denn falsch gemacht. Ja? Wie dem auch sei, dieser Mann hat offensichtlich 3-mal falsch gebetet und der Prophet sagt zu ihm, du hast nicht gebetet. Und diese Aussage, du hast nicht gebetet, müssen wir einordnen. Was heißt das? Heißt es, du hast nicht auf eine Art gebetet, die wir als Beten bezeichnen würden? Das wäre ein Problem, weil er hat ja gebetet. Er hat ja hingestellt, Allahu Akbar gesagt, Koran gelesen, Ruku'a gemacht, Sujud gemacht. Das ist doch das, was wir als Beten bezeichnen. Okay, das heißt, diese Ebene, das nennt man die sprachliche Ebene, die funktioniert nicht. Die zweite Ebene ist, wir fragen ihn, meinte er damit das gültige Gebet? Du hast nicht gebetet auf eine Art und Weise, die gültig ist. Und die Antwort lautet, das würde passen als Frage oder als Sichtweise würde das passen, weil er hatte ihm gesagt, soll nochmal beten. Wenn es gültig wäre, warum hätte er ihm dann gesagt, bete noch einmal? Und die dritte Wahrscheinlichkeit ist, dass er zu ihm gesagt hat, du hast nicht auf eine vollkommene Art und Weise gebetet, deswegen bete noch einmal. Das würde ein bisschen unrealistisch sein. Warum sollte er ihn dann zum weiteren Mal, zum wiederholten Mal auffordern? Er hätte ihm dann sagen können, beim nächsten Mal machst du es lieber so und so. Aber hat er seine Aufgabe erfüllt? Und deswegen, diese Aussage, du hast nicht gebetet, heißt, du hast kein gültiges Gebet verrichtet. Es geht also nicht um die Vollkommenheit, es geht auch nicht um das sprachliche Beten, sondern es geht um das rituelle Gebet, so wie es von Allah tabaraka ta'ala akzeptiert und angenommen wird und wofür man dann auch Belohnung erwarten darf. Und deswegen ist die entscheidende Frage, was hat er denn falsch gemacht? Und wir müssen erwarten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende uns diese Aufklärung gibt, weil sonst hätte der Mann von seinen Hinweisen nichts gehabt. Deswegen, am Ende sagt der Mann zu ihm, ich schwöre bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich kann es nicht anders als so. Bring es mir bei. Und das ist das Schöne, dass ein Mensch sein Herz öffnet dafür, dass er etwas lernt und etwas beigebracht bekommen möchte und sich nicht zu schade ist dafür, dass man ihm etwas erklärt. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Dinge und wir müssen davon ausgehen, dass diese grundsätzlich Rücken des Salah sind. Und warum habe ich bereits zu Eingang des Hadithes verdeutlicht? Er sagt, wenn du dich zum Gebet aufstellst, diese Sache weist auf mindestens zwei Dinge hin. Erstens auf die Niyya. Weil er hat nicht gesagt, wenn du dich aufstellst, sondern wenn du dich zum Gebet aufstellst. Das heißt, zum Beten aufstellst. Das ist deine Absicht. Ja? Und die Niyya ist zweifellos eine, manche Ulama sagen es ein Rukun, manche sagen es ein Schart, eine Voraussetzung. Und richtigerweise ist es ein Schart des Salah. Zweitens, es weist auf den Rücken des Qiyam hin. Das Qiyam ist das Stehen. Das Stehen im Salah. Das Stehen im Salah ist Fard. Und wenn man grundlos im Salah sitzt, dann ist dieses Gebet, wenn es ein Fard-Gebet war, ungültig. Wallahu a'lam. Zweitens, oder als nächstes sagt er, dann sprich den Takbir. Und dieser Takbir ist zweifellos der Ihram-Takbir. Das ist der erste Takbir. Warum heißt der Ihram-Takbir? Weil man durch diesen Takbir in den Ihram des Salah eintritt. Ihram heißt was? Das ist der sogenannte, wie kann man sagen, Weihezustand des Salah. Ähnlich wie bei der Hajj und bei der Umrah hat man einen Ihram-Zustand. Auch bei, warum? Weil Ihram und Haram kommt von der gleichen Wurzel, heißt Haruma. Von Haruma. Und Haruma heißt, etwas ist verwehrt, etwas ist verboten. Und wenn du Allahu Akbar sagst, ab diesem Moment darfst du im Salah nur noch das machen, was du im Salah machen darfst. Also befindest du dich im sogenannten Ihram-Zustand. Beziehungsweise diesen Takbir nennt man Ihram-Takbir oder Tahrim-Takbir. Und dieser ist zweifellos ein Rücken. Ohne den ist das Salah unvorstellbar. Warum? Weil man dadurch eintritt ins Salah. Tamam. Zweitens oder nächstes, und dann sagt, dann lies so viel du möchtest vom Koran. So viel du möchtest vom Koran, so viel du kannst vom Koran. Diese Aussage ist allgemein gehalten. Andere Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, darüber haben wir schon gesprochen, haben uns klar verdeutlicht, dass die Fatiha Rukn ist und alles, was darüber hinaus ist, freiwillig ist. Warum hat er das hier in diesem Fall nicht erwähnt? Das kann mehrere Gründe haben. Unter anderem, der Gelehrte unterrichtet hier eine bestimmte Person und versucht, einen bestimmten Mangel bei ihm zu beseitigen. Vielleicht hat er die Fatiha gelesen, vielleicht hat er gar nichts vom Koran gelesen. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, man darf nicht nur einen Hadith betrachten, man muss auch die anderen Hadithe natürlich betrachten diesbezüglich. Aber wenn jemand allem Anschein nach sowieso die Fatiha nicht kennt, wie dieser Mann, dann sagt man eben, lies vom Koran, was du kannst. Lies vom Koran, was du kannst. Weil es nicht viel Sinn macht, ihm zu sagen, lies die Fatiha, wenn er sowieso noch nicht kann. Dann verbeuge dich, sagt er. Also ist das Verbeugen, Ar-Ruku' ein Teil des Salah, ein Rukun des Salah. Bis du in der Verbeugung zur Ruhe kommst. Das ist der entscheidende Ausdruck für uns. Denn diese Sache, sogenannte Tuma'nina, wie gesagt, ist ein Rücken. Und deswegen ist es Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes, beziehungsweise ein Rücken des Salah ist, dass man in jeder Position, auch wenn es hier nicht in jede Position überliefert ist, in dieser Version, in jeder Position muss man kurz zur Ruhe kommen. wenn jemand so schnell betet, dass er in einer Position nicht zur Ruhe kommt, sondern er ist zum Beispiel im Ruku' und sagt, Sami'a Allahu liman hamida Allahu Akbar und geht diese Worte wieder runter. Das Gebet ist ungültig bei der Mehrheit der Gelehrten. Warum? Weil eben diese Tuma'anina nicht gegeben war. Hiernach erhebe dich, bis du aufrecht stehst. Also ist der sogenannte Rafa' min al-Ruku', das Erheben vom Ruku', ebenfalls ein Rücken des Salah. Dann wirf dich nieder, bis du in der Niederwerfung zur Ruhe kommst. Also die Niederwerfung ist Rücken und auch die Tuma'anina in der Niederwerfung. Hiernach setz dich hin, bis du im Sitzen zur Ruhe kommst. Also ist das Sitzen ein Rücken und auch die Tuma'anina ein Rücken. Dies machst du dann so in deinem ganzen Gebet. Und wir können auch schlussfolgernd daraus sagen, dass das Sagen von Subhanallah und das Sagen von Sami'a Allah liman hamida, Rabbana wa laka alhamd, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-Azim, dass all diese Dinge offensichtlich kein Rücken des Salah sind. Das ist die Ausgangslage, bevor wir die anderen Hadithe uns anschauen. Ansonsten haben wir über die Fatiha gesprochen und auch zum Beispiel haben wir gesprochen, oder werden wir noch sehen, das abrahamitische Bittgebet, beziehungsweise das davor, At-Tahiyatu Lillahi, dieses hier, das Tashahud, das sogenannte Tashahud, ist auch ein, da müssen wir unterscheiden zwischen dem ersten und zweiten Tashahud. Und auch der Taslim. Der Taslim, das Sagen von Assalamu Alaikum, zur rechten Seite, das wird auch uns noch gezeigt werden, manchmal bei die Forum, dass all diese Dinge Fard sind. Und Fard und Rücken ist das Gleiche. Fard und Rücken ist bei der Mehrheit der Ulama das Gleiche. 857 in der Version sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gebet von niemandem ist vollendet, solange er nicht den Wudu gründlich vollzieht. Hier sagt er, sallallahu alaihi wasallam, gründlich vollzieht, gemeint ist, dass der Wudu überall hingelangt, wo er hingelangt hingehen muss. Also auf Arabisch heißt es wortwörtlich, فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَ. Das heißt, er setzt oder er vollzieht den Wudu überall dort, wo er vollzogen werden muss, wo er hingehört. Ja? Also alle Körperteile, die Allah im Koran erwähnt hat. Dann den Takbir spricht, das ist der Ihram-Takbir, haben wir gesprochen, und Allah Azza wa Jal lobt und rühmt. Das ist der sogenannte Istiftah-Dua. Istiftah-Dua, es gibt verschiedene Versionen, die überliefert sind, zahlreiche. Das berühmteste vielleicht Subhanak Allahumma bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wie dem auch sei, das heißt, man lobpreist Allah Azza wa Jal, bevor man anfängt, den Koran zu lesen. Dann liest er, was er möchte vom Koran und sagt anschließend Allahu Akbar. Allahu Akbar zu sagen, ist hier, wenn man vom Stehen zur Verbeugung übergeht. Und ihr seht schon, dass diese Überlieferung des Hadithes nicht nur dieser Hadith nicht nur Rückenteile des Salah erwähnt. Und deswegen die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam am Anfang, das Gebet von niemandem ist vollendet. Vollendet heißt vollkommen. Und die Vollkommenheit kann bedeuten in Bezug auf Gültigkeit. Gültigkeit ist vollkommen, das heißt gültig. Kann aber auch bedeuten vollkommen, das heißt, dass man auch Sunna-Teile darüber hinaus gemacht hat. Okay? Die Vollkommenheit kann beides bedeuten. Und hier, diese Überlieferung und andere weisen darauf hin, dass es Dinge gibt, die im Hadith hier die erwähnt worden sind, die Rücken sind und andere, die Sunna sind. Wie weiß man das? Ja, wie gesagt, dadurch, dass man das vergleicht mit anderen Überlieferungen und auch, dass man sieht, dass der Prophet manchmal Dinge im Salah gemacht hat, manchmal Dinge im Salah nicht gemacht hat, dann weiß man, dass manche Dinge Sunna sind oder eben nicht. Dann liest er, was er vom Koran was am besten im Koran sagt, Allah, und verbeugt er sich, bis alle Gelenke zur Ruhe kommen. Dann sagt er, Allah erhöre das Gebet desjenigen, der ihn lobt, bis er aufrecht ist. Sami'a Allahu liman hamida. Und dieses Sami'a Allahu liman hamida, hatta yastawiya qa'iman, weist darauf hin, dass man diese Aussage spricht, während man sich erhebt. Nicht erst stellt man sich aufrecht hin, sagt man Sami'a Allahu liman hamida, sondern während der Imam sich erhebt oder der Munfarid sich erhebt, sagt er Sami'a Allahu liman hamida, sodass, wenn er dann steht, fertig ist, und dann sagen alle, der Imam, der Ma'mum und der Munfarid, alle sagen Rabbana walakal hamd. Dann spricht er Allah, bis er aufrecht steht, dann spricht er Allahu Akbar und wirft sich nieder. Das heißt hier, in dieser Rufung hat er das Rabbana walakal hamd gar nicht erwähnt. Hat das Rabbana walakal hamd. Warum hat er das nicht erwähnt? Das kann sein, dass der Überlieferer es nicht erwähnt hat, das in anderen Versionen da ist, aber der Überlieferer in dieser Version hat es nicht erwähnt. Oder es wurde ursprünglich gar nicht erwähnt. Weil wenn ich jemandem das Beten beibringe, dann brauche ich ihm nicht beibringen, was er schon richtig macht. Und ich bringe ihm was bei, was er noch nicht richtig macht. Dann sagt er Allahu Akbar und dann spricht er Allahu Akbar und wirft sich nieder, bis die Gelenke zur Ruhe kommen. Dann sagt er Allahu Akbar, hebt seinen Kopf, bis er aufrecht sitzt. Dann sagt er Allahu Akbar und wirft sich nieder, bis die Gelenke zur Ruhe kommen. Dann hebt er seinen Kopf und spricht den Takbir. Wenn man dies macht, ist das Gebet vollendet. Die Gelehrten sagen, ist das Gebet vollendet? Das bedeutet, jetzt muss man es nur noch rechtmäßig beenden. Du bist jetzt fertig mit deinem Salah. Weil manche Ulama sagen, خلاص, der Taslim ist deswegen kein Rukun des Salah, weil das Gebet ist ja schon vollendet. Wenn ich mich nach dem Zweisajda hingesetzt habe und auch richtigerweise mit dem Tahiyatullah gesprochen hat und so weiter. Ja. Dann heißt es, فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ, sein Gebet ist vollendet. Das ist richtig. Dein Hajj ist vollendet. Aber wie gehst du raus aus dem Ihram? Kapiert? Und deswegen aus dem Ihram rauszugehen, hat eine bestimmte Art und Weise. Wie bei der Hajj und Umrah, beim Salah genauso. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَتَحْلِيلُ هَتَّسْلِيمُ. Tahlil heißt Halal machen. Ich war in einem Haram-Zustand. Jetzt mache ich das Halal. Wie mache ich das Halal? Indem ich Assalamu alaikum sage. Mindestens einmal auf der rechten Seite. Und das ist und dieser Teil ist ebenfalls richtigerweise ein Rückenteil des Salat. Das heißt, man darf nicht unter verstehen, wenn man dies macht, ist das Gebet vollendet, dann darf man aufstehen und weggehen. Weil manche Gelehrte haben gesagt, wenn der Wudu ungültig wird nach dem At-Tahiyyatulillah, nach dem letzten Rukun, was man da spricht, im Sitzen, ist das Gebet gültig, auch wenn Taslim nicht gesprochen hat. Und sagen die Taslim, zu ihm zu sprechen, ist eine Art der Vollkommenheit des Salah. Allahu tabarak wa ta'ala, a'lam. 858. In der Version sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, euer Gebet ist nicht vollendet, bis ihr den Wudu ausführlich vollzieht, wie Allah azza wa jalla es euch angeordnet hat. Man wäscht sein Gesicht und seine Hände bis zu den Ellbogen und streicht über seinen Kopf und wäscht die Füße bis zu den Fußknöcheln. Dieser Hadith ist ein sehr wichtiger Hadith in Bezug auf den Wudu, weil der Prophet a.s.w. hier den Menschen darauf verwiesen hat, den Wudu so zu vollziehen, wie Allah ihn erwähnt hat im Koran. Und das bedeutet grundsätzlich, wenn du den Wudu, das bedeutet grundsätzlich, dass das, was Allah tabaraka ta'ala in Surat al-Ma'idah an Wudu Handlungen erwähnt hat, dass diese ausreichen und die Rücken des Wudu darstellen. Und das ist eine wichtige Angelegenheit, weil es gibt Dinge, die der Prophet a.s.w. beim Wudu gemacht hat und im Koran nicht vorkommt. Und manche Ulama sagen, dann sind sich die Gelehrten uneinig. Ist dieser Teil wajib oder ist er nicht wajib? Beim Wudu gibt es keinen Unterschied zwischen wajib und Rukun, okay, bei den meisten Gelehrten. Deswegen die Frage ist in diesem Fall, wenn der Prophet a.s.w. gesagt hat, wenn er angeordnet hat oder ihm angeordnet wurde, dass er mit seinen Fingern beim Waschen des Gesichtes seine Barthaare durchfährt. Dann ist die Frage, ist diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verpflichtend gemeint oder ein Akt der Vollkommenheit? Und die Antwort lautet in diesem Hadith, weil der Prophet sagte alaihi salatu wasalam in diesem Hadith oder in einer anderen Übersetzung sagte tawadda kama amarak Allah. Das heißt, vollzieh den Wudu so, wie Allah ihn dir angeordnet hat. Allah hat mir im Koran nicht angeordnet, zum Beispiel mit meinen Fingern durch den Bart zu durchfahren, sondern er hat mir nur angeordnet, mein Gesicht zu waschen. Also sagen wir, wenn du dein Gesicht gewaschen hast, hast du diesen Rücken erfüllt. Und das Durchfahren des Bartes mit den nassen Händen ist eine Sunna des Wudu. Und das Gleiche sagst du über alle anderen Dinge, die in der Ayah weder direkt noch indirekt vorkommen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Aber hier in dieser Version sagt er, wiederholte er das, was im Koran steht. Und er sagt, man wäscht sein Gesicht und seine Hände bis zu den Ellbogen und streicht über seinen Kopf. Aber das ist die Sache. Zum Beispiel streicht über den Kopf. In den Hadithen hat er, alayhi salatu wassalam, am vorderen Haaransatz angefangen, nach hinten gestrichen bis zum Nacken und wieder zurück. Das heißt, praktisch gesehen hat er zweimal über seinen Kopf gestrichen. Einmal nach hinten, einmal nach vorne, hat vorne begonnen. Aber die Frage ist, diese Sachen, dieses doppelte Streichen, dass man vorne beginnt und vorne endet, all diese Dinge sind automatisch für uns jetzt kein Wajib des Wudu. Der Beweis ist, wenn der Araber die Aussage Allahs hört, وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, streich euch über den Kopf, kann er diese Details niemals daraus verstehen. Also können sie auch kein Rukun, kein Wajib Teil des Wudu sein. Weil das sind alles Argumente, weil man könnte ja auch eine andere Regel anwenden und sagen, مَا وَقَعَ بَيَانًا لِوَاجِبْ فَهُوَ وَاجِبْ. Es gibt eine andere Regel, sie lautet, die Verdeutlichung eine Wajib-Handlung ist auch Wajib. Oder Entschuldigung, anders, das war jetzt falsch übersetzt. Man sagt, wenn jemand etwas erklärt, wie eine Wajib-Handlung zu machen ist, dann ist grundsätzlich alles, was er macht, auch Wajib. Weil er erklärt ja gerade, wie das Wajib funktioniert. Okay? Das heißt, das würde bedeuten, grundsätzlich, wenn das Salah Wajib ist, Salah ist Wajib, oder nicht? So, jetzt kommt jemand und sagt dir, so musst du das Salah machen. Jetzt musst du davon ausgehen, grundsätzlich, dass alles, was er macht, Wajib ist. Richtig? Es sei denn, er sagt etwas oder, ne? Und das gleiche gilt beim Wudu. Könnte man meinen. Aber da er selbst gesagt hat, da er den Araber verwiesen hat auf die Ayah, die offensichtliche Bedeutung der Ayah, mach den Wudu so, wie Allah ihn dir angeordnet hat, weißt du aufgrund seiner Aussage, dass nicht alles, was er getan hat, Wajib ist. Sondern davon vieles. Und das gehört zum Fiqh. Ja? Und deswegen diese, die Idee oder von vielen Leuten heutzutage, dass sie denken, sie können die Gelehrten überspringen und sie brauchen nicht nachlesen den Büchern der Fiqh-Gelehrten und all diese Sachen verkomplizieren das Ganze und man kann direkt die Hadithe des Propheten aufschlagen. Die Leute verstehen gar nichts. Die werden gar nichts verstehen. Die werden alles kaputt machen, was in den Hadithen steht. Weil sie werfen den Fiqh-Gelehrten dadurch indirekt vor, als würden sie das, was sie sagen, aus den Ärmeln schütteln. Und das ist eine riesengroße Verleumdung. Und wer davon nicht tauber macht, bevor Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht einholt durch sein, also wenn Allah nicht einholt durch sein Rahma, der wird keinen guten Ausgang haben. Weil die Gelehrten des Islam, wenn sie über die Religion Allahs reden, und ich rede natürlich von den Anerkannten, den großen Imamen, dann reden sie mit Dingen, die Hand und Fuß haben. Er musste nicht jedes Mal sagen, wo er das her hat, weil das verstehst du nicht mal. Diese Regel, die ich gerade erklärt habe, ist eine einfache Regel, aber man muss sie verstehen. Man muss sie auch anwenden können. Und wenn jemand diese Sachen nicht kennt, wie soll er denn die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam kennen? Und die Sahaba haben diese Regel angewandt. Auch wenn sie nicht genannt haben, aber sie haben die Regel von Usul al-Fiqh angewandt. Zweifellos. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, dass wir immer das Wissen über die Religion da erlernen, wo man es zu erlernen hat. Und nicht, meint man kann mit so einem kurzen Vortrag hier, ein Buch lesen da, schnelles Imbiss-Seminar, alles durchkauen. Das ist einfach nicht realistisch. طيب. Dann verherrlicht man Allah als den Größten, das heißt, man sagt Allahu Akbar und lobt ihn. Subhanak Allahumma wa hamdik oder wie auch immer. Hiernach liest man vom Koran so viel, wie Allah einem erlaubt hat und man möchte. Das ist so ein Hinweis auf unser Iman an Al-Qadr. Wie viel sollst du lesen im Koran? Ja, liest du, wie Allah dir bestimmt hat. Ja? Lies einfach, wie Allah bestimmt hat. Das ist ein Ausdruck für was? So viel du möchtest. Lies, wenn du nicht mehr möchtest, dann mach Stopp. Dann ist sowieso, das ist das, was Allah dir bestimmt hat. Du wirst sowieso nichts anderes machen, als Allah dir bestimmt hat. Dann spricht man den Takbir und wirft sich nieder und platziert sein Gesicht auf dem Boden. Warum? Weil das Gesicht eines der sieben Körperstellen ist, die den Boden beim Sujud berühren müssen. Das ist das Gesicht, davon besonders die Stirn, die Hände, die Knie und die Füße. Der Überlieferer Hammam sagte, vielleicht hat er auch gesagt, seine Stirn auf den Boden. Und das ist, gehört zur Vollkommenheit, dass man nicht nur die Stirn, auf platziert, sondern die Stirn und die Nase. Hier sagt er, die Stirn, ja, ein Gesicht auf dem Boden, die Frage ist, welcher Teil des Gesichtes? Die Antwort lautet, dass die Stirn ist das Entscheidende. Aber es gehört zur Sunna, dass man auch die Nase auch den Boden berühren lässt. Und dann hat man es vollkommen gebracht. Dann heißt es weiterhin, bis seine Gelenke zur Ruhe kommen und erschlaffen. Dann spricht man den Takbir und setzt sich aufrecht auf sein Gesäß und lässt seinen Körper zur Ruhe kommen. So, und hier haben wir den entscheidenden Teil, wo wir sehen, dass in den Hadithen erwähnt nicht jeder Überlieferer immer jedes einzelne Detail. Vorhin war nicht die Rede davon, dass wenn er sich hinsetzt zwischen den zwei Sitzungen, dass er auch zur Ruhe kommt. Das kam nicht vor. Aber in dieser Version kommt es vor. Ja. Und deswegen muss man, wie wir gesagt haben, die Hadithe miteinander vereinen oder alle betrachten. Auf diese Weise beschrieb er das Gebet weiter. 4 Rak'a verrichtest du so, bis du fertig bist. Euer Gebet ist nicht vollendet, bis ihr dies so macht. Es gibt auch noch einen anderen Grund natürlich, warum man auch alle Hadithe betrachten muss. Erstens, um die Vollkommenheit zu erlangen, also Vollkommenheit des Gebetes des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ja stückelweise überliefert ist in den Überlieferungen. Zweitens, um Fehler zu vermeiden, weil die Überlieferer sind auch Menschen. Und wenn ich aber 10 verschiedene Überlieferungen habe, sie alle sagen das Gleiche, dann gibt das mir viel mehr Sicherheit, dass das auch tatsächlich so das Gebet des Propheten war, sallallahu alaihi wasallam. Und drittens, auch wichtig ist, dass man versteht, dass das Gebet verschiedene Phasen durchgemacht hat. Das Gebet im Islam war am Anfang zum Beispiel, bestand es aus 2 Rak'a. Jedes Fardgebet bestand aus 2 Rak'a. Und dann sagt Aisha radiallahu anha, beim Reisegebet ist es dann so geblieben, bis auf das Maghrib, und bei den anderen Gebeten und das Maghrib also ist 3 geworden, gemeint ist, ja. Und beim Gebet zu Hause sind es mehr Rakat geworden. Wir wissen, dass von 2 auf 4 die Gebete dann erhöht worden sind. Das heißt, das Gebet hat verschiedene Phasen durchgemacht. Und deswegen ist es normal, dass man einem Teil des Salah, wenn die Fatiha noch nicht da war, haben die Leute keine Fatiha gelesen. Das ist ganz einfach. Nur das kann man jetzt aus der Überlieferung nicht entnehmen, ob das da schon der Fall war oder nicht der Fall war, oder ob es die Person einfach vom Koran das nicht auswendig konnte und deswegen der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ihr nicht gesagt hat, die Fatiha lesen sollen. Allahu A'lam. Aber die Wahrscheinlichkeiten interessieren mich nicht. Mich interessiert die anderen Überlieferungen, wo es vorkommt, weil mich letztendlich hat ja das erreicht, alles zusammen. Deswegen muss ich auch nach allem handeln. Ich bin ja nicht in dieser Phase von damals. Tayyib, 859. In dieser Version heißt es, wenn du dich aufgestellt und in Richtung Qibla gewendet hast, dann sprich den Takbir. Tayyib, hier ist das Wort der Qibla erwähnt. Und dass das im Koran auch vorkommt, ist die Qibla, ist die Voraussetzung, ist Voraussetzung der Gültigkeit des Gebetes. Spricht im Takbir, liest die Mutter des Buches und dann, was du möchtest. Aha. Also hier kommt die Fatiha plötzlich vor. Hier kommt die Fatiha plötzlich vor. Die Mutter des Buches, den Ursprung des Buches, das heißt den Anfang des Buches, die Fatiha. Das ist einer der Namen der Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Die sieben Verse müssen gelesen werden. Und dann, was du möchtest. وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَقْرَى. Und das weist deutlich darauf hin, dass das Lesen des Koran nach der Fatiha freiwillig ist. Die Ulama sind unterschiedlicher Meinung. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, waren der Ansicht, dass das Lesen nach der Fatiha wajib ist, mindestens drei Verse davon, mindestens drei kurze Verse oder ein langer Vers davon. Und weil es Überlieferungen gibt, die darauf hinweisen. Und diese Überlieferungen, die darauf hinweisen, haben befehlenden Charakter. Mach es so. Tu das so. Und normalerweise geht man daraus. Aber wenn es Überlieferungen gibt, die den Fokus vom verpflichtenden Charakter, von diesem Fokus nehmen auf den empfehlenden Charakter eines wie jemand, ja, wenn ich dir sage, ich kann dir sagen, setz dich hin. Dann ist es ein Befehl, so ein Imperativ. Aber am Ton merkt man schon, dass er verpflichtend gemeint ist. Ja, nee, wenn du es nicht machst, dann werde ich sauer. Aber wenn ich sage, setz dich hin. Okay? Im Arabischen oder im Deutschen, Entschuldigung, im Deutschen würde man vielleicht sagen, setz dich bitte hin. Vielleicht wäre das eine Abschwächung. Ja? Und im Arabischen ist es genauso. Der Imperativ kann eine Bitte sein, kann aber auch verpflichtend gemeint sein. Ja. Stell dir mal vor, du sprichst zu Allah. Du sagst, oh Allah, verzeih mir. Das ist ein Imperativ. Aber es ist kein Befehl, oder? Im eigentlichen Sinne, sondern man versteht es als eine Bitte. Deswegen sagt man, wenn du einen Imperativ an jemanden richtest, der hierarchisch gesehen unter dich steht, dann ist es verpflichtend. Aber wenn er über dich steht, wie Allah tabaraka wa ta'ala, dann ist es eine Bitte. Und um zurückzukommen, wenn es Überlieferungen gibt wie diese, die den Fokus von befehlendem Charakter lenken auf empfehlenden Charakter des Imperativs, dann ist es nennt man das Sarif, dieser Text nennt man Sarif. Das heißt, er wendet den Fokus von der einen zu anderen Sache ab. Ja. Und dann weiß man, dass diese Sache nicht verpflichtend gemeint ist. Und deswegen die meisten Gelehrten sagen, dass das Lesen der Fatiha verpflichtend ist, aber also abgesehen davon, ob es jetzt Rukn oder Wajib ist, aber das Lesen danach ist eine freiwillige Angelegenheit. Wallahu a'lam. Und trotzdem, diese Meinungsverschiedenheit sollte für uns in der Praxis gar keine Relevanz haben, weil jeder Muslim soll sich daran gewöhnen, immer Koran zu lesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt, also ich kenne keine Überlieferung, in der er alaihi salatu wasalam nach der Fatiha nichts gelesen hat. Es gibt nur die Überlieferung, dass man, wenn er die Sunna vor dem Fajr gebetet hat, nur diese Sache, stell dir vor, die Sunna vor dem Fajr, dass er sich dabei so kurz gefasst hat, dass man sich gefragt hat, hat er eigentlich die Fatiha gelesen überhaupt? Das ist alles. Und keiner würde sagen, ja, yani inshallah sagt keiner, dass er die Fatiha nicht gelesen hat. Nein, die hat er gelesen. Ja. Aber hat sich sehr stark kurz gefasst in dieser Angelegenheit. Deswegen, der Muslim soll sich an die Vollkommenheit gewöhnen. Du hast Zeit, dann liest nach der Fatiha so viel Koran, wie der Prophet Muhammad gelesen hat. Wenn du keine Zeit hast, wenn du müde bist, wenn du krank bist, dann mach es leichter. Dann lass weg, dann lies weniger, ist kein Thema. Aber gewöhn dich daran, es so zu machen, wie es in der Sunna ist, damit du inshallah tabaraka ta'ala, wenn du mal auf Reise gehst, wenn du mal krank bist, die gleiche Belohnung gut geschrieben bekommst, wie wenn du es machst, wenn du gesund bist und zu Hause bist. Am Freitagmorgen zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Fajr der ersten Raka'a Surat al-Sajda gelesen. Das sind drei Seiten. Er hat in der zweiten Raka Surat al-Insan gelesen. Das sind zwei Seiten ungefähr. Mach das auch. Gewöhn dich daran. Und wenn du mal nicht kannst und du es mal eilig hast, wenn du mal kurz vor Sonnenaufgang aufstehst, dann fass dich kürzer, kein Thema. Aber versuch die Sunna umzusetzen. Möge Allah dich schützen und segnen. Und ihr dürft nicht vergessen, das Umsetzen der Sunna hilft dir dabei, die nächste Sunna auch umzusetzen. Und das Unterlassen einer Sunna hilft dir dabei, die nächste Sunna auch zu unterlassen. Das Verrichten einer Sunna ist ein Segen, den du inshallah ta'ala, und das erkennst du an dir selbst, wenn du dich daran gewöhnt hast, die Sunna vor dem Dhuhr zu beten, nach dem Dhuhr, die sogenannten Rawatib, dann fällt dir das leicht und machst es immer wieder. Gewöhnst du dich daran, diese Rawatib wegzulassen, wirst du, wenn es knapp kommt, dann vielleicht sogar, Gott bewahre, etwas von deinen Fortteilen weglassen. In dieser Version heißt es, wenn du dich aufgestellt und in Richtung Qibla gewendet hast, dann sprich den Takbir, lies die Mutter des Buches und dann noch, was du möchtest. Und wenn du dich verbeugst, dann setze die Innenflächen deiner Hände auf deine Knie. Das ist bei uns jetzt, das ist neu. Dann setze die Innenflächen deiner Hände auf die Knie. Und es war am Anfang Islam anders. Deswegen das ist zum Beispiel eine Sunna-Handlung. Dann setze die Innenfläche deiner Hände auf deine Knie und mach deinen Rücken gerade. Das gehört zur Vollkommenheit des Rukur. Ansonsten reicht es aus, wenn man sich so stark verbeugt, bis man mit seiner Hand die Knie berühren kann. Und er sagte auch, wenn du dich niederwirfst, dann zur Ruhe, dann komm zur Ruhe. Und wenn du dich erhebst, dann setze dich auf deinen rechten Schenkel. In dieser Version, also 860, in dieser Version heißt es, wenn du dich zum Gebet aufgestellt hast, dann preise Allah den Erhabenen, dann preise Allah den Erhabenen als den Größten und lies vom Koran, was du möchtest. Er sagte unter anderem, wenn du dich in der Mitte des Gebetes hinsetzt, dann bleib ruhig und leg deinen linken Schenkel hin und sprich dann den Tashahhud. Mitten im Gebet heißt, nach der zweiten Raka'a, im ersten Tashahhud, wenn du dich hinsetzt, leg deinen linken Schenkel hin. Das heißt also, wie wir wissen, wie heißt es, beugt man sein linkes Bein, ja, beugt man sein linkes Bein und setzt sich quasi mehr oder weniger auf seinen Schenkel. Und das ist der Iftirash, weil bei der anderen Sitzung, in der vierten Raka am Ende, das nennt man Tawarruk, weil man sich dort auf sein Wadik setzt. Und sein Wadik ist diese Stelle zwischen dem Oberschenkel und dem Gesäß. Ja, als würde man sich auf sein Gesäß setzen. Wenn du dann aufstehst, verfahre weiterhin so, bis du mit deinem Gebet fertig bist. Das weist darauf hin, dass er sagt dir, ich habe dir jetzt beigebracht, wie du eine Raka verrichtest. Was für die erste Raka'a gilt, gilt auch für die zweite und für die dritte und vierte parallel. Diese Information hilft uns. Der eine mag sagen, das ist selbstverständlich. Aber wenn der Prophet a.s. sagt, wer betet ohne die Fatiha zu lesen, dessen Gebet ist unvollkommen. Dann könnte jemand sagen, ich habe doch in der ersten Raka'a die Fatiha gelesen, also habe ich den Hadith umgesetzt. Und wir sagen, mit diesem Hadith antworten wir und sagen, jede Raka ist in sich abzuschließen und jede Raka wird gleich verrichtet wie die andere. Wenn du der ersten die Fatiha lesen musstest, dann musst du das auch in der zweiten machen. Und der Prophet meinte nicht, dass man die Fatiha nur einmal im ganzen Gebet lesen muss, sondern in jeder Raka immer wieder. Genauso wie du in jeder Position zur Ruhe kommen musst, beim ersten Rukur, beim zweiten Rukur, beim dritten Rukur, beim vierten Rukur und die Tuma'nina in jeder Position vorhanden sein muss in der ersten Raka'a, genauso muss sie auch in der zweiten Raka'a vorkommen. Das heißt, wenn jemand dir sagen würde, die Fatiha muss man nur einmal lesen in der ersten Raka'a, dann fragst du ihn, muss ich auch die Tuma'nina nur in dem ersten Rukur machen? Er sagt nein, sagst du ihm, genau das gleiche gilt auch für die Fatiha. Wallahu a'lam. 861. In dieser Version heißt es, so vollziehe den Wudu, wie Allah es dir anbefohlen hat. dann sprich das Glaubensbekenntnis auf und dann rufe die Iqama aus. Hiernach sprich den Takbir. Neu ist hier das Glaubensbekenntnis. Und wir wissen, wenn wir den Wudu vollzogen haben, sagen wir, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das ist überliefert worden, authentisch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er, danach rufe die Iqama aus. Und die Iqama ist eine Form des Adhan, eine verkürzte Form des Adhan, die kürzer ist und zügiger gesprochen wird. Und diese Iqama, wie er dieser Hadith auch hinweist, ist gesetzlich, egal ob du in der Gemeinschaft betest oder ob du alleine betest. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Und deswegen auch, wenn du alleine betest, dein Fardgebet verrichtest, machst du vorher die Iqama. Und es ist auch Sunnah, dass du den Adhan sprichst. Du musst es nicht machen, weil du ja nicht andere Leute dazu. Imam Malik sagte, den Adhan spricht man dort, wo man die Leute zum Gebet hinruft. Ja, aber wenn du alleine betest irgendwo, dann ist es für dich keine Pflicht, aber es ist eine Sunnah und besser, denn egal, was dich hört, alles Feuchte und alles Trockene wird für dich bezeugen am Tag der Auferstehung. Hiernach spricht den Takbir. Wenn du etwas vom Koran auswendig kennst, dann lies davon. Wenn du etwas vom Koran auswendig kennst, dann lies davon. Ansonsten lobpreise Allah. Und das weist darauf hin, dass wenn man die Fatiha nicht kennt, aber was anderes kennt, hat das Vorrang gegenüber das Lobpreisen Allahs statt dem Koran. Also normalerweise ist es so, wenn jemand, zum Beispiel jemand, der den Islam neu angenommen hat, der kennt nicht zum Koran auswendig. Er soll stattdessen Allah lobpreisen. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla quwwata illa billah. Solche Bittgebete soll er sprechen, solange man normalerweise die Fatiha liest. Aber sollte er etwas vom Koran auswendig kennen, dann hat das Vorrang gegenüber diese Arten von Lobpreisungen. Wallahu. Deswegen sagt er hier, wenn du etwas vom Koran auswendig kennst, dann liest davon. Ansonsten lobpreise Allah, preise ihn als den Größten und sag La ilaha illallah. Das heißt, Allahu Akbar, soll man Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah sagen. Er sagte unter anderem, wenn du von diesen Taten etwas unterlässt, hast du einen Teil deines Gebetes unterlassen. Taban, wenn du von diesen Taten etwas unterlässt, sagte, hast du einen Teil deines Gebetes unterlassen. Eine Warnung davor, dass man seine Belohnung flöten gehen lässt. Und es kann sogar sein, dass manche Teile zur Ungültigkeit des Gebetes führen. Das hat er nicht näher ausgeführt, a.s.w. Denn du redest jetzt mit jemandem, dem du das Gebet neu beibringst zu beten. Okay? Weil dieser soll erstmal umsetzen. Und wenn ihr einen Fehler macht, dann sagt man ihm, okay, diesen Fehler korrigierst du so und so. Abdurrahman ibn Shibl sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verbot es, wie ein Rabe zu picken, sich wie ein Raubtier hinzusetzen und dass man in der Moschee immer denselben Platz auswählt wie ein Kamel. In diesem Hadith und anderen Hadithen ist die Verunglimpfung einer Person, die Tieren nachmacht. Sehen wir in verschiedenen Überlieferungen, dass ein Muslim einem Tier nicht nachmachen soll. Weil Allah Azza wa Jal gesagt, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Wir haben den Sohn Adams oder die Kinder Adams geehrt. Allah hat den Menschen geehrt, so soll er sich nicht selbst erniedrigen. Und die größte Erniedrigung ist, wenn er Allah und den jüngsten Tag verleugnet. Und wenn er auf dieser Erde lebt und er meint, er wird nicht auferstehen. Und er meint, er lebt, es geht nur um Essen und Trinken und Frauen und Glücksspiel und Alkohol und solche Dinge. Vor dieser Mensch, Gott bewahre, wenn ein Mensch seinen Verstand nicht benutzt, und der Mensch ist ein Lebewesen, das Tier ist auch ein Lebewesen, was ist denn der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen ausgezeichnet durch den Aql, durch den Verstand. Und deswegen ist es auch so erniedrigend, wenn jemand benebelt ist, geistig benebelt ist, Alkohol trinkt. Weil er nicht mehr seinen Verstand benutzt. Und wer seinen Verstand nicht benutzen kann, Gott bewahre, ist ein Lebewesen, wie jedes andere Lebewesen auch. Und das ist ja gerade die Auszeichnung, die Allah Ta'ala dir gegeben hat. Und hier sehen wir in diesem Hadith das Verbot des Nachmachens von bestimmten Tieren. Warum? Weil sie teilweise das Gebet ungültig machen. Er sagte, wie ein Rabe zu picken. Was ist damit gemeint? Rabe zu picken oder wie ein Huhn auch. Ja? Damit ist wohl die Position oder die schnelle Bewegung von manchen Leuten im Sujud gemeint. Sie machen den Sujud, setzen sich hin und machen den Sujud, aber in einer Geschwindigkeit, als würden sie wie eine Ente oder wie eine Rabe oder wie ein Hahn oder eine Henne oder wie auch immer etwas aufpicken und das war's. So kurz sind sie nur am Boden. Und das stimmt überein mit der Überlegung, wo es heißt, dass man in jeder Position zur Ruhe kommen soll. Ja? Weil du hier, du bist am Beten, du sollst das Niederwerfen ist eine Selbsterniedrigung vor dem Herrn der Welt. Wer sich vor Allah erniedrigt, wird durch ihn erhöht. Subhanahu wa ta'ala. Und du sollst ihn verherrlichen durch den Niederwerfen. Und du sollst Subhanahu Rabbi al-A'la sein. Das heißt, ich preise Allah, meinen höchsten Herrn. Du sollst sagen, während du im Sujud bist. Was ist das für ein Lobpreisen, wenn du es nicht mehr sprichst? Oder wenn du es, nebenbei sprichst und nicht mit den Gedanken anwendest. Das ist ja kein Verherrlichen. Deswegen verbot er dies. Er verbot es auch, sich wie ein Raubtier hinzusetzen. Wie ein Raubtier hinzusetzen, da haben wir darüber schon gesprochen, bedeutet, dass man sich auf sein Gesäß setzt und beide Beine angewickelt hat. Aber man setzt sich zwischen seinen beiden hin, so wie ein Hund sich hinsetzt. Und hier der Vergleich mit einem Raubtier allgemein, weil es nicht nur der Hund ist, der so etwas macht. Und dass man in der Moschee immer denselben Platz ausfällt wie ein Kamel. Manche Leute, wenn sie in die Moschee kommen, im Unterricht, weißt du ganz genau, der sitzt dort, der sitzt hier, der sitzt da. Und beim Salat al-Jum'ah weißt du auch genau, der sitzt immer in dieser Position. Beim Fard-Gebet, der kommt in die Moschee, betet immer an der gleichen Stelle, als wäre das sein reservierter Platz. Ja? Und das ist auch eine Sache, die der Prophet sallallahu verpönt oder verunglimpft hat, weil es eben eine Nachahmung ist des Kamels. Und nebenbei, das erweckt auch immer ein bisschen den Eindruck, als hätte würde die Person sich diesen Platz reservieren. Nein, in der Moschee gibt es grundsätzlich, wenn ich sage grundsätzlich, das heißt, das ist die Ausgangslage, abgesehen von Ausnahmen, gibt es in der Moschee keine Sitzplatzreservierung. In der Moschee sind alle Menschen gleich. Wenn die Leute in der Moschee nicht alle gleich sind, wo sollen sie denn alle gleich sein? Deswegen, den Häusern Allahs hat keiner Vorzug, es sei denn, der kommt, der zuerst da ist. Ausnahmen gibt es. Durch den Imam zum Beispiel hat seinen Platz reserviert. Ja. Aber nicht, weil er eben Imam heißt, sondern weil er der Imam ist. Das heißt, wenn er Imam ist, geht er nach vorne. Und wenn er fertig ist, dann sondert er sich nicht von den anderen Menschen ab. Als der Mann in die Moschee des Propheten zu Hause kam, hat er gefragt, wer ist von euch Muhammad? Wenn der Prophet auf seinem Thron säße oder auf einem Thron säße, hätte er nicht fragen brauchen. Als man zu Heraklius rein ist, war klar, wer Heraklius ist. Ja? Als man zum Negus rein ist, wusste man, dass es der Negus ist. Aber zu Muhammad hat man nicht gewählt. Sagt der weiße Mann, der unter den Leuten, der sich dahin gelegt hat. Ja? Und ähnlich war die Khulafa danach auch Umar ibn Khattab. Als der Perser kam und mit ihm reden wollte, sagt, wer von euch so? Umar sagt, denke, der sich unter dem im Schatten des Baumes hingelegt hat. Insofern, diese Absonderung ohne gesetzliche Berechtigung ist unerwünscht. 863, Salim al-Barrad sagte, wir gingen zu Uqba ibn Amr al-Ansari, Abu Mas'ud radiallahu anhu, und sagten zu ihm, erzähle uns etwas über das Gebet des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da stand er in der Moschee vor uns auf und sprach den Takbir. Als er sich verbeugte, legte er seine Hand auf seine Knie und platzierte seine Finger darunter und entfernte seine Ellen von seinem Körper. Was Neues in diesem Zusammenhang ist, dass er, hier heißt es, platzierte seine Finger darunter, das heißt offensichtlich greifte er die Knie. Ja? Das heißt also die Finger, das heißt, was ist die... die Mitte der Hand war offensichtlich in seine Knie, also wurde von seinem Knie umfasst, oder sein Knie umfasste seine Hand umfasste sein Knie und die Finger gingen darunter. Weil manche Leute, wenn sie im Rukur sind, machen die Hände zu hoch, sie platzieren sie auf den Oberschenkel und die Finger sind dann auf dem Knie. Aber so war es eben offensichtlich in dieser Überlieferung nicht. Und entfernte seine Ellen von seinem Körper. Sie klebten eben nicht an seinem Körper, sondern entfernte sie und ließ dazwischen eine Lücke. Er blieb so, bis alles an ihm zur Ruhe kam. Dann sagte er, möge Allah das Gebet desjenigen, der ihn lobt, erhören. Sami'a Allahu liman hamida. Dann blieb er stehen, bis alles an ihm zur Ruhe kam. Dann sprach er den Takbir und warf sich nieder und legte seine Hände auf den Boden. Dabei entfernte er seine Ellen vom Körper. Das Gleiche machte er auch im Sujud. Also dieses Entfernen der Ellen vom Körper. Er blieb so, bis alles an ihm zur Ruhe kam. Dann erhob er seinen Kopf und setzte sich hin, bis alles an ihm zur Ruhe kam. Auch hier seht ihr das Sitzen zwischen den zwei Sajdas, da ist er auch zur Ruhe gekommen, alayhi salatu wassalam. Er machte es wieder genauso. Hiernach betete er auf dieselbe Weise 4 Raka'a und sagte dann, genauso habe ich den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam beten sehen. 145, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass unvollzählige Pflichtgebete durch freiwillige Gebete ergänzt werden. Anas ibn al-Hakam, da sind wir bei 864, Anas ibn al-Hakam al-Dabbi sagte, dass er sich vor Ziyad oder Ibn Ziyad fürchtete. Und das waren zwei Herrscher der damaligen Zeit. Daraufhin ging er, Anas, rahimahullah, nach Medina und traf Abu Huraira, radiallahu anhu. Anas sagte, er stellte sich mir vor und so stellte ich mich ihm vor. Dann sagte er, also Abu Huraira sagte zu Anas, junger Mann, soll ich dir nicht etwas erzählen? Er sagte, doch, möge Allah sich deiner erbarmen. Der Überlieferer Yunus sagte, ich denke, den folgenden Teil schreibt er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Das heißt, jetzt spricht Abu Huraira und schreibt es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offensichtlich zu. Und bevor wir den Hadith lesen, ist ein sehr schöner Anlass oder sehr schöne Sache, dass wir lernen aus diesem Hadith, sei du der Grund, dass in der Sitzung, in der du bist, über Allah und seinen Gesandten gesprochen wird. Wenn du etwas gelesen hast, erzähl das den Menschen. Sag nicht, ach, das kennen die Leute bestimmt schon. Nein, erzähl den Leuten das. Mach dir jede Sitzung, liebe Geschwister, die er sitzt, in der Allahs nicht gedacht wird und der nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam Segensgruß gesprochen wird, ist eine Sitzung, die dich im Jenseits nicht weiterbringt. Und du wirst sie bereuen. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, die erste Tat, worüber der Mensch am Tag der Auferstehung Rechenschaft abzulegen hat, ist das Gebet. Diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, könnten wir Tag und Nacht darüber sprechen. Wie viele Menschen, die bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist, haben ein Problem mit ihrem Salah. Entweder sie machen sie nicht, oder sie machen sie ab und zu, oder sie machen sie, wenn sie gesehen werden. Oder sie machen sie unvollkommen, beten ohne Wudu, falsche Wudu, Aura aufgedeckt. Was weiß ich, aber sie haben ein riesiges Problem mit der Salah. Oder sie meinen, in der Religion gibt es wichtige Dinge als das Salah. Und sie sagen, was bringt es, wenn wir beten, aber nicht zu den Menschen gut sind? Was bringt es, wenn wir beten, aber die Leute betrügen? Und was bringt all Argumente bringen sie Argumente, nicht weil sie es so meinen, sondern weil sie eine eigene Rechtfertigung für sich selbst suchen, dass sie dieses Salah, Gott bewahre, nicht verrichten. Möge Allah uns davor schützen. Du kannst es drehen, wie du willst. Das Salah ist das Erste, worüber du Yawm al-Qiyamah gefragt werden wirst. Wenn dieses Salah nicht in Ordnung ist, ist alles andere, macht das uninteressant. Du hast deine Beziehung zu Allah kaputt gemacht. Warum soll er dich dann noch fragen über die Zakat, über deine Nachbarn, über deine Eltern, die Güte, über die Spenden, über deinen guten Charakter, über deine Ehrlichkeit? Was interessiert uns das jetzt? Du hast dein Salah kaputt gemacht. Und deswegen, das müssen die Leute begreifen. Sie dürfen sich nicht das Leben schönreden oder sich selbst irgendwie versuchen zu rechtfertigen. Mein Nachbar, der betet, aber der stört mich. Das ist sein Problem. der wird gefragt werden nach seinem Gebet und nachdem er gestorben hat. Aber wenigstens die zweite Frage kommt. Versteht ihr? Er wird nach dem Gebet gefragt, danach kommt die Frage, wie sind deine Nachbarn? Bei dir hört es schon beim ersten auf, weil dein Gebet nicht gemacht ist. Und das ist keine Rechtfertigung, wir wollen dadurch nicht Leute entschuldigen, dass sie beten und ihr Gebet keinen guten Einfluss auf sie hat. Nein, das ist nicht. Das Gebet muss auf dich guten Einfluss haben, zweifellos. Aber das Erste ist das Salah. Unser Herr Azza wa Jal sagt zu den Engeln, obwohl er es besser weiß, schaut euch die Gebete meines Dieners an. Hat er sie alle verrichtet oder nicht? Nicht einfach, es reicht, dass man ein guter Mensch ist. Es reicht, dass man keine Sünden begeht. Es reicht, dass man keinen Sinner macht und keinen Riba nimmt. Das ist alles schön, das ist richtig, das ist gut. Aber es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Erst die Pflichten erfüllen. Wenn du die Pflichten erfüllt hast, Allah gegenüber, dann kannst du auch Hoffnung haben, dass Allah dir deine Fehler verzeiht. Hat er sie alle verrichtet oder nicht? Alle. Hat er alle 5 Gebete verrichtet, seitdem er in die Pubertät gekommen ist? Bis zu seinem Tod. Oder hat er was ausgelassen, weil er krank war? Also sagt, ich muss nicht beten, weil ich bin im Krankenhaus. Ich muss nicht beten, weil ich alt bin. Ich muss nicht beten, weil ich arbeite. Ich kann am Ende des Tages meine Gebete verrichten. Als wäre die Religion seine eigene Sache. Als würde er machen, was er will. Ja? Hat er alle verrichtet? Die Frage ist klar, versteht ihr? Was ich damit sagen will, ist, da gibt es keine Fallunterscheidung. Hat er alle verrichtet, bis auf die Gebete, wo er krank war, wo er keine Lust hatte, wo er müde war, wo er gearbeitet hat? Nein, die Frage ist, der Engel sagt, ja oder nein. Dann heißt es, wenn sie vollzählig sind, werden sie als vollzählig niedergeschrieben. Wenn sie unvollzählig sind, sagt er, schaut was? Schaut, ob er gefastet hat? Schaut, ob er Zakat gegeben hat? Schaut, ob er freundlich war? Schaut, ob er guten Charakter hatte? Schaut, ob er Menschen verziehen hat? Nein, nein, wir sind immer noch beim Salah. Wir sind nicht fertig mit dem Salah. Wir sind mit Fard Salah fertig. Es gibt die Nafila Salah. Dadurch kannst du es ergänzen. Nicht durch guten Charakter. Kannst du nicht. Dein Fard Salah kannst du nicht ergänzen durch guten Charakter. Dein Fard Salah ergänzt du durch andere Salah. Von gleicher Art. Wenn sie unvollzählig sind, sagt er, schaut, ob mein Diener freiwillige Gebete hat. Wenn er freiwillige Gebete hat, sagt er, vervollständigt seine Pflichtgebete mit seinen Freiwilligen und hiernach werden alle anderen Taten ebenso abgerechnet. Und die nächste Überlieferung ist das gleiche Antrag Isnad und die nächste Überlieferung und die letzte, dann wird mit der Zakat genauso verfahren und dann ebenso mit allen anderen Taten. Zakat, alle Zakat bezahlt? Ja, nächste Frage. Zakat nicht bezahlt, da gucken wir, ob es freiwillige Sadaqa gab. Allah ist barmherzig, dass er das ergänzt, subhanahu wa ta'ala. Beim Siyam das Gleiche. Hat er alle Ramadan gefastet, seitdem er in der Pubertät war, bis zum letzten Atemzug? Ja, dann gucken wir, wenn nicht, hat er freiwillig gefastet, sodass wir es ergänzen können? Und Allah weiß, wie er das ergänzt. Ob er 1:1 ersetzt, ob er 1:10, Allah weiß. Wissen, diese Sache steht nicht in diesem Hadith. Wir erhoffen uns von Allah, dass er mit uns gnädig bei diesen Sachen umgeht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran.